Wir beginnen zusammen. Was heißt das eigentlich? Aus der Zeit fallen. Aus der Zeit fallen. Wieso nicht aus der Zeit stolpern? Wieso nicht aus der Zeit stürzen? Wieso nicht aus der Zeit herausgezogen werden? Wieso nicht aus der Zeit geraubt werden? Seiner Zeit beraubt werden. Was heißt das eigentlich, aus der Zeit fallen? Und wer darf hier überhaupt aus der Zeit fallen? Und kann man dann wieder in die Zeit zurück, aus der heraus man stürzt, fällt, schlittert, rutscht? Oder ist man dann für immer zeitlos? Und dann am Ende immer die Geschichte, die die Zeit in eine Ordnung bringt, was die Zeit von sich aus ja nun einmal nicht hinkriegt, eine Ordnung. Die Zeit schafft immer Unordnung, die die Geschichte dann am Ende aufräumen muss. Und wer entscheidet das dann eigentlich? Welche Zeit? In welcher Geschichte eigentlich? Überhaupt vorkommen darf. Wem gehört die Zeit? Wer besitzt sie am Ende eigentlich? Wer hat heute eigentlich überhaupt eine Zeit? Atlas. Hörspiel von Thomas Kreck. Vietnam, Ho Chi Minh Stadt, Dân Tân Nhất International Airport im April 2010. Zwischen den Orten, zwischen den Zeiten. Delay oder Zeitverschiebung oder die Hände über Kreuz bitte, 3 Sekunden, stillstehen, danke. Aus der Tasche, ja, das Smartphone aus der Tasche auch. Alles leeren. Die Kamera raus sowieso. Öffnen Sie die Innentasche bitte. Mantel, danke. Uhr, Sonnenbrille, Handschuhe, Flüssigkeit bitte entnehmen. Angst hat diesen Kontinent zu dem gemacht, was er heute ist. Außerdem die Schuhe. Stiefel, ausziehen. Angst zu verlieren, was man geworden ist. Auch hochhackig? Nein, hochhackig anlassen. Hochhackig ist okay. Nur die Stiefel bitte. Beine, Taschen, Hände. Der Sicherheitsbeamte, der auch nur seinen Job macht. Das sagen sich hier alle. Ich mache nur meinen Job. Man lebt, jobbt und hat Schichtwechsel. Am internationalen Drehkreuz. Und der Nächste bitte. Einfach durchgehen. Genau, Hände hoch, stillstehen. 3, 2, 1... Starre in mein Smartphone. Immer noch keine Verbesserung der Lage. Schwarz schaut es mich an. Teilt mir überhaupt nichts mit. Ich stehe vor dem Gemälde. Sargträger mit Stahlhelm. Offene Münder, Schreie, Menschenknäuel. Delay, sonst nichts, sagt es. Das Display. Delay, sonst nichts. Da steht... Dieser Zyklus beschäftigt sich mit der Pariser Kommune. Ich starre den Beamten an, der mich anstarrt. Wer starrt hier wen an? Wenn man lang genug einen Beamten anstarrt, wird man dann selbst einer? Er überprüft meine Papiere. Er sieht mich wieder an, er nimmt den Stempel. Herzlich willkommen, Genosse. Da steht, dieser Gemäldezyklus funktioniert als riesenhaftes historisches Panorama. Ich sehe das Schiff mitten in der Nacht. Schiff ist übertrieben. Es hat 2 Ruder und ist aus Holz. Holz ist wahrscheinlich auch übertrieben. Es schwimmt. Belassen wir es dabei. Es schwimmt. Ich frage mich, gäbe es eine Logik in der Geschichte? Wir würden sie uns nicht andauernd neu erzählen müssen. Vergessen. Immer wieder. Wo die einmal hin, die Geschichte... Wirklich, wo die einmal hin, das vergessen. Ich sehe das Schiff, aber das Wasser nicht. Das Wasser nicht. Ich höre es nur. Stockdunkel, denke ich laut, um mich zu beruhigen. Stockdunkel. Ich denke mir, gäbe es das Vergessen nicht, gäbe es keine Geschichte. Ich zähle die Anzugträger, die hier sitzen, durch. Vielleicht kann ich dann schlafen. Ich drehe mich nicht um. Es würde eh nichts bringen. Wellen schlagen gegen das Boot. Ich denke mir, nein. Blödsinn. Weil wir vergessen, müssen wir immer alles wiederholen. Als das Boot ablegt, werden alle stumm. Da steht, gäbe es einen Sinn der Geschichte, wir wüssten, wie es weitergegangen sein wird. Dazwischen Bajonette, Banner, 5 Meter lang, das Schlachtenpanorama. Vorher Aufregung, Taschen, Chaos. Dann Stille. Ich denke mir, Ratten lernen Gift zu meiden. Sie können dieses Wissen allerdings nicht weitergeben. Ich starre ins Display. Ein einziger Computerfehler und alles steht. Delay, sagt das Display. Delay am internationalen Drehkreuz. Delay. Ich starre aufs Display. Starre aufs Display. Ich starre nicht einmal mehr ins Wasser. Ich starre nicht mehr auf den Strand. Ich starre nicht mehr auf das Gemälde. Die Straßennebel. Nebel. Ich starre nicht mehr auf die Platte gegenüber. Ich starre nicht mehr aus dem Fenster. Ich starre nicht mehr durch die Glasfront am Drehkreuz, am Internationalen. Ich starre nicht einmal mehr nach draußen. DDR, Leipzig, späte 80er. Ich, ein DDR-Funktionär und der Dolmetscher Halli. So, alle nebeneinander, hier erstmal aufstellen. Bitte einer nach dem anderen. Kurz die Regeln einmal, damit ihr auch alle, also, oder kurz einmal. Ich bin euer, und das hier ist unser Übersetzer, Herr Lee. Habe ich gesagt? Ja. Herzlich willkommen, liebe Genossinnen und Genossen, die es dank des Vertrags über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand auf sich nehmen durften. Fern ihrer Heimat hier bei uns die Internationalisierung der sozialistischen Idee voranzubringen. Habe ich gesagt? Ja. Wir freuen uns sehr, dass so viele von euch aus unserem weit entfernten Bruderstaat, der die amerikanischen Invasoren nicht ohne schwere Verluste besiegt hat. Das habe ich nicht gesagt. Hierher zu uns... Ich habe gesagt. Zu uns gekommen sind. Yui wa gapniao. Hast du ihnen das gesagt? Ja. Ah ja. Also, fühlt euch fast wie zu Hause in euren Unterkünften, die vom Bruderstaat großzügig zur Verfügung, neu gebaut, zum Teil mit Mitteln zur Internationalisierung der Produktivkräfte. Ihr seid hier in 2 Schichten eingeteilt. Einmal morgens, einmal nachmittags. Wichtig. Kurz die Regeln. Die Wohnungen am Betrieb angeschlossen, damit der Weg vom Bett zur Maschine nicht so weit ist. Die Wohnung natürlich Platte auf höchstem Standard, neu gebaut, Fortschritt in allen Ecken. Außerdem, wie gesagt, 3 Zimmer für 4 Kameraden. Solidarisch bleibt ihr bitte auf diesem gemeinschaftlichen Raum. Wenn Besuche, dann bitte anmelden. Schwangerschaften, aber das nur am Rande, führen zum Vertragsbruch und damit zur Heimreise. Genauso wie Krankheit, Verletzung oder andere produktivkraftmindernde Anlässe. So viel dazu. Habe ich gesagt? Gut, in den Wohnungen, das lese ich jetzt kurz vor, da komme ich immer durcheinander. Passt auf, dass ich euch nicht nach 22 Uhr beim Jeansnähen im Wohnheim erwische. Und dass die Hunde, die bellen, und Genossen, die von Zetteln ablesen, nicht beißen. So, ich glaube, damit hätten wir... Ich glaube, alles... Oder hast du alles? Alles übersetzt? Alles übersetzt. Was lachen die denn so? Weiß nicht. Na, mit guter Laune kommt der Fortschritt. Frau Teng landet auf dem Flughafen Berlin, Schönefeld, DDR. Nach unserer Ankunft wurde uns eine Eingewöhnungszeit gewährt. 4 bis 12 Wochen. Arbeitsbezogenes Grundmethodentraining. 2- bis 3-monatiger Sprachkurs, um im Arbeitsalltag zu wissen, was verlangt wird. Gearbeitet wurde dann in Schichten, gewohnt wurde in Stöcken, geschlafen wurde in Lagen. Austausch hatten wir keinen. Geduldet wurden wir im Sinne des Fortschritts und Aufbaus für begrenzte Zeit. Bei Wohlgefallen Chance auf Verlängerung, bei Krankheit Ausweisung. Wir kamen an die älteren Maschinen. Trotzdem gab es bei der Ankunft Schärpen und Fanfaren. Zumindest einmal, als die Fotografen da waren, um den bruderstaatlichen Austausch zu propagieren. Ich kam in einem Flugzeug mit gut 100 anderen an einem nebligen, stark bewölkten Vormittag an. Beim Aufwachen nur Wolken, dann Rütteln, einige lachten. Ich sah zum Fenster hinaus, wartete. Wassertropfen krochen am Fenster entlang. Dann ein Auto, 2, ein Feld, eine Stadt, eine Absperrung, irgendwo im Nebel. Alle wollten nach Deutschland. Wer wollte schon nach Bulgarien oder Rumänien? Als ich erfahren habe, dass es Deutschland wird, habe ich beschlossen zu bleiben. Ich werde hier bleiben, habe ich gesagt. Am Drehkreuz. Eine Erinnerung vom Band. Ich habe lange gezögert. Einsteigen, nicht einsteigen. Einsteigen, nicht einsteigen. Einsteigen, nicht einsteigen. Dann legte das letzte Boot ab und ich war drin. Ich habe lange gezögert. Ich habe lange gezögert. Einsteigen. Ich habe lange gezögert. Einsteigen. Einsteigen. Nicht einsteigen. Einsteigen. Nicht einsteigen. Einsteigen. Nicht einsteigen. Einsteigen. Einsteigen. Nicht einsteigen. Dann legte das letzte Boot ab. Und ich war drin. Und ich war drin. Ho Chi Minh Stadt, ehemals Saigon. International Airport. Eine Tochter. Eine ältere Frau will von all dem nichts mehr wissen. Delay. Seit 10 Stunden Delay. Weil ein Vulkan genug Asche in die Luft geblasen hat, um damit den gesamten internationalen Flugverkehr für Stunden lahmzulegen. Es könnten Tage werden. Delay. Seit Tagen seltsame Vorstellung, der Himmel völlig leer, nur Asche in der Luft. Nur Asche. In der Tasche noch das Foto mit der Adresse. Nach der Landung durch die Straßen von Saigon. Nach der Landung durch die Straßen von Saigon. Hupen, Touristen. Namenlose Straßen. Namenlose Straßen. Überall Motorräder. Mein Gott. Immer muss alles genauso aussehen, wie es nun einmal aussieht. Am nächsten Tag zu der Adresse mit dem Foto in der Hand. Kennen wir uns? Nein. Womit kann ich sonst helfen? Womit kann ich sonst helfen? Ich suche eine Frau, die hier wohnt. Hier wohnt? Wieso? Sagen wir, ich arbeite für eine deutsche Zeitung und recherchiere zur Geschichte von Pulau. Dazu kann ich Ihnen leider nichts... Warten Sie. Ihr Name tauchte auf einer Liste. Welche Liste? Diese Frau war Teil eines Flüchtlingskontingents aus Pulau Bidong. Und weiter? Sie blieb allerdings nicht sehr lange in Deutschland und kam vor vielen Jahren wieder hierher zurück. Klingt sympathisch. Kennen Sie sie? Moment, vielleicht auf diesem Bild. Woher? Haben Sie das? Aus einem Archiv. Sie kennen sie. Ich kenne das Foto. Woher? Das kann ich nur mit dieser Frau. Können Sie mir helfen, sie zu finden? Höflich hat sie die Tür geschlossen. Laut Durchsage bleiben die Flugzeuge für 48 Stunden auf dem Boden. Laut Durchsage steht irgendwo ein Koffer, den man gleich räumen wird. Laut Durchsage wird noch ein Passagier gesucht. Warum, frage ich mich. Warum? Und dann steht eine auf, geht zum Fenster mit Panoramablick über die Landebahn. Alles voll mit Flugzeugen. Von Asche keine Spur. Leipzig, späte 80er. Die junge Frau erzählt, der Dolmetscher erinnert sich. Du hast mit diesem Schreiben im Vorzimmer gesessen und hast gelesen. Gesagt wurde uns Folgendes. Also laut diesem Schreiben, dass also der bruderstaatliche Austausch ein Kernstück der Internationalisierung, dass der bruderstaatliche Austausch dem Sozialismus neue Wege, dass der bruderstaatliche Austausch ein größeres Verständnis, dass der bruderstaatliche Austausch gegen den Imperialismus, dass der bruderstaatliche Weg und die bruderstaatliche Gemeinschaft, dass der bruderstaatliche Zusammenhalt und die bruderstaatliche, ich habe das gelesen, gehört, abgenickt, bruderstaatlich und gedacht. Nur weg hier, als ginge mich der Bruderstaat etwas an. Immer nimmt man die Geschichte an, die auf dem Boden, auf dem man geboren wird, gerade erzählt wird. Man kann sich die Geschichte nicht aussuchen bei der Ankunft. Das Gefühl, jetzt schreibe ich meine Geschichte neu. Dann die ersten Untersuchungen, die ersten Checks, die ersten Zutrittsverbote, die ersten Ausgehverbote, die ersten seltsamen Blicke auf der Straße. Der bruderstaatliche Weg. Was für eine Farce. Und jeden ersten Mittwoch im Monat Gesundheitschecks beim Arzt. Weil der bruderstaatliche Weg auch nur ein Survival of the Fittest. Weil der bruderstaatliche Austausch fitte Körper braucht. Der Dolmetscher begrüßt mich. Die Ärztin buchstabiert meinen Namen. Der Dolmetscher sagt... Verzeihung. Ich drehe mich auch schon um. Eigentlich ist vorgesehen, dass eine weibliche Dolmetscherin hier. Allerdings ist die gerade krank, also... Ich lache. Verzeihung. Gamon ein, danke. Die Ärztin fragt etwas. Der Dolmetscher übersetzt, fachgerecht, mit Blick auf die Decke, wo ein Ventilator unter Platten seine stummen Kreise zieht. Wie lange hängen diese Platten da, fragt er sich, der Dolmetscher, während er Satz für Satz übersetzt. Die fachärztliche Erkundigung nach der Ankunft im Bruderstaat. Gut, danke, sage ich. Während der Landung Regen. Von oben sieht dieses Land etwas verloren aus. Aber ich mag Verlierer. Der Dolmetscher sagt, sie fühlt sich prinzipiell sehr wohl und freut sich, hier zu sein. Die Ärztin lauscht, notiert, versteht. Sind Sie schwanger? Schmerzen? Heimweh? Fühlen Sie sich wohl? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der Dolmetscher mit Blick auf die Decke wiederholt, was sie sagt. Und außerdem sagt er... Woher kommst du? Seit wann bist du hier? Wo lebst du jetzt? Wo arbeitest du? Und überhaupt, warum sind wir uns noch nicht früher begegnet? Ich lache. Die Ärztin fragt, was ist? Der Dolmetscher sagt sofort etwas Längeres. Er sagt es sehr ausführlich. Die Ärztin nickt streng, fährt dann fort. Nicht lachen, sagt er. Wie heißt du? Tang, sage ich. Sie nimmt meinen Puls, ob die Arbeit anstrengend ist, wie viel ich esse. Ich hasse die Arbeit, aber sag ihr das nicht. Ich sag ihr, du würdest gern mehr arbeiten. Nein! Die Ärztin notiert Daten, Blutdruck, Puls, Alter, Größe, Stimmung. Der Dolmetscher sagt etwas zur Ärztin. Sie sieht mich irritiert an. Ich schüttle den Kopf. Die Ärztin dreht sich um, versteht nicht. Ich schüttle den Kopf. Er sagt wieder etwas. Die Ärztin notiert weiter, untersucht. Wie heißt du? Ist das wichtig? Sagt er. Und dann die Ärztin sagt, du bist kerngesund. Und dann fragt er, wann sehen wir uns wieder? am Drehkreuz. Bàn chân biến mất trong nước. Ich habe nicht zu Boden gesehen, wo deine Füße langsam im Wasser versanken. Ich habe mich nach den Schreien nicht umgedreht um uns im Wasser. Habe nicht überlegt, was unter uns schwimmt, was neben uns treibt. Ich habe eine Strähne gesehen auf deinem Hals. Ich habe deinen Blick gesucht, der den Schreien folgte. Ich habe deinen Blick gesucht, um ihn aufzuhalten. Und gesagt, sieh nicht zu Boden. Greif nicht ins Wasser. Sieh nicht zur Seite. Sieh her. Hai in day. Sieh hierher. Hier. Sieh hierher. Nin day. Sieh hierher. Hierher. Leipzig. Thanh erinnert sich. Những hình ảnh kể về các kỷ niệm của chúng tôi. Ich weiß noch, du hast vor diesem Bild gestanden, die Pariser Kommune, Zyklus. Und draußen wieder Versammlungen auf dem Kirchhof und Gespräche und eine Einheit wollen sie wieder bilden und ein Volk wollen sie wieder sein. Beim Nachhausegehen oft an denen vorbei, die da stehen, still, die mich dann ansehen. Pariser Kommune, Zyklus, über die endlich entdeckte politische Form. Und hast vorgelesen. Über die endlich entdeckte politische Form. Und draußen auf dem Kirchhof standen sie, still, und warteten im Regen. Einige sprachen noch, und du hast weiter vorgelesen. Über die endlich entdeckte politische Form. Zyklus, über die endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte. Und hast vorgelesen. Und mir war schlecht. Da steht, meine Bilder, sagt der Maler, sind keine Historienbilder. Es sind Bilder, die sich mit Hilfe der Historie zur Zeit äußern. Und der Aufseher hat uns die ganze Zeit beobachtet, weil wir eigentlich nicht hier sein sollten. Aber er war auch mit dem Aufmarsch da draußen beschäftigt. Alle waren sie überfordert, seit dem Sommer. Und vor uns dieses Gemälde, die Pariser Kommune-Zyklus. Und alles voller Schreie, alles voller Toter. Ein Schlachtentriptychon steht da, auf dem die Zeiten ineinander fallen wie Gefallene. Die Tragödie. Ein Bajonett, auf das jemand Freiheit geritzt hat. Die Tragödie. Ein Schlachtentriptychon mit dem Hauptaugenmerk auf der tragischen Seite der Kommune, ihre Unsterblichkeit trotz Niederlage. Vielleicht können überhaupt nur Geister gegen die Zeit gewinnen. Vielleicht ist die Zeit ein wahnsinnig deutsches Problem. Hast du gesagt? Weil denen die Verben immer die Zeit vorgeben. Dabei stimmt die Zeit nie. Hast du gesagt? Die wird immer neu verhandelt. Im Vietnamesischen bestimmt der Kontext der Wörter die Zeit und die Deutschen haben ein endloses Problem mit der Zeit, weil sie sie fixieren wollen, mit ihrer Grammatik, oder? Und du drauf kurz, still mich angesehen. Ein alter Mann auf dem Bild, mit Bajonett und eine nackte Frau mit Tuch. Ein Redner, aufgedunsen, schreiend dahinter, irgendwo am Bildrand noch ein Kreuz. Die Zeit stimmt nie. Da können die Bilder behaupten, was sie wollen. Am Ende bleiben die halt übrig als Behauptung von der Zeit. Und nachkommende Zeiten erinnern sich mit Hilfe dieser falschen Bilder an Vergangenheiten, die so nie stattgefunden haben. Aber auch wenn sie anders stattgefunden hätten, wäre den nachkommenden Zeiten das doch völlig egal. Man nimmt halt als Zeit, was einem vorgesetzt wird. Warum starrt der Arsch uns eigentlich die ganze Zeit so an? Deshalb haben die auch ein richtig und ein falsch, ein vorgesehen und ein nicht vorgesehen, ein erlaubt und ein nicht erlaubt. Alles ein grammatikalisches Problem. Die sind so bürokratisch wie ihre Grammatik. Hast du dann gesagt. Und du hast wieder vorgelesen und mir war schlecht. Weil wir halt hier nicht vorgesehen sind. Aber wir sind hier. Kann man jetzt auch nichts. Ich meine, was soll denn dann das Gerede vom Austausch? Ach was. Bruderstaatlich. Dahinter stecken am Ende auch nur Wirtschaftsfragen. Ja, was denn sonst? Ja, nichts, was denn sonst? Warum wird uns dann erzählt, wir arbeiten am Fortschritt? Wir dürfen nicht rausgehen. Wir sollen öffentliche Orte meiden. Man soll keinen Kontakt mit den Genossinnen haben, als würde es um den bruderstaatlichen Austausch gehen. Immer wenn da ein Staat dahinter steckt, ist der Mensch scheißegal. Egal, was auf den Plakaten steht, egal, was in den Broschüren steht. Am Ende sind es Wirtschaftsfragen. Alles sind am Ende Wirtschaftsfragen. Die scheiß Pariser Kommune, eine Wirtschaftsfrage. Der Vietnam, eine Wirtschaftsfrage. Die Tragödie, eine Wirtschaftsfrage. Das Schlachtentriptychon, eine Wirtschaftsfrage. Die ganze Zeit eine Wirtschaftsfrage. Da draußen, die auf dem Kirchhof, eine Wirtschaftsfrage. Und mir war immer noch schlecht. Ja, natürlich. Alles Leben ist Ökonomie. Ökonomie ist Risiko. Leben ist Risiko. Der Aufseher, der kam schon näher. Habe ich mir nur gedacht. Soll der nur näher? Ich kotze ihm vor die. Ich bin schwanger. Und du, völlig irritiert. Nein, gar nicht. Ich wusste nur nicht, was ich jetzt... Wie man da... Ich meine... Alle wissen, was das bedeutet. Und der Aufseher hat uns angestarrt. Und dann wieder die draußen da im Regen. Viele waren es anfangs nicht. Man sagt später, wurden es immer mehr. April 2010. Don Son Yat International Airport. Eine Tochter und eine ältere Frau. Vielleicht ihre Mutter. Diese will nicht mehr nach Pulau Bidong, der malaysischen Insel, Flüchtlingsort zehntausender Vietnamesen zwischen 1978 und 1991. Suok Lan. Delay. Anhaltendes Chaos wegen dem Vulkan. Dass ein einziger Vulkan so viel Asche in den Himmel werfen kann. Das Display schweigt sich weiter über die Unterbrechung weiter aus. Weltweit jetzt Stille. Nächsten Tag wieder hin, geklopft, gewartet. Sie schon wieder. Moment. Ich weiß nicht wo. Hören Sie, ich will nichts. Zeigen Sie mir das Foto nochmal. Bitte. Kommen Sie rein. Die Türe geht auf. Sie nimmt das Foto, zeigt auf die Garderobe, geht in die Küche. Was wollen Sie von mir? Sie waren auf Pulau. Vielleicht. Wieso interessiert Sie das? Weil ich zu der Insel arbeite. Waren Sie schon dort? Nein. Ich wollte zuerst Materialien sammeln und dann... Woher kommen Sie? Deutschland, wie gesagt. Nein, ursprünglich. Ostdeutschland. Und Sie? Wieso sprechen Sie Deutsch? Haben Sie schon mit anderen über Pulau gesprochen? Noch nicht. Ich war nicht lange dort. Was wollen Sie wissen? Würden Sie mit mir auf die Insel fahren? Auf Pulau Bidong? Was also? Wenn es gar keine Zeit wirklich gäbe, nur Geschichte und Geschichte erst Zeit formt. Was also, wenn alle Zeit an sich verloren gar nicht stattfindet, wenn nur durch Geschichte Zeit wiedergefunden werden kann? Was also, wenn die Zeit an sich geschichtslos, richtungslos, schlingert, ortlos? Was, wenn alle Zeit an sich so frei wäre, dass es wehtut? Wenn Zeit an sich einer anderen Freiheit angehört, die wir nie verstehen können, weil unsere Zeit nun einmal so ist. Unsere Geschichte endlich ist, was auch weh tut. Allerdings schmerzt er nicht die Möglichkeit, sondern die Unmöglichkeit, das Wissen, dass man immer nur Teil einer Geschichte sein kann, dass einfach nicht alle Zeit frei zur Verfügung steht, was auch weh tut. Dass alles vergeht, nur nicht die Zeit, die bleibt für alle Zeiten gleich. Zumindest hinter den Geschichten, die wir anziehen, der Zeit, damit wir es in ihr aushalten. Weil wenn die einfach so nackt vor uns stehen würde, die Zeit, in all ihrer Stille. In all ihrer Geschichtslosigkeit. Vielleicht würde das noch mehr wehtun, als sich eine Geschichte drüber zu erzählen, über diese nackte Gleichgültigkeit der Zeit. Leipzig, DDR, späte 80er Jahre. Khi cuộc sống lặng lẽ tắt vào ban đêm. Eine wurde zurückgeschickt, weil sie sich den Arm gebrochen hat. Das ist eigentlich ihr Kollege, der nicht wollte, dass das rauskommt, dass die von ihm schwanger. Das ging ein bisschen unter. Zurück in Vietnam starb sie dann alleine. Oder eine, die hat's durchgezogen. Die wollte bleiben. Die ist am nächsten Tag aufgestanden, wie neugeboren, und durfte noch 2 Jahre bleiben. Oder eine, die nur geholfen hat, die beim Zuschauen dachte, wie tief, oder ob sie fester halten soll, oder eher lockerer, oder ist das überhaupt, und an der Wand, das Poster hat sie dann angestarrt, zur Ablenkung, das da seit Wochen, Monaten und das Zucken in den Armen ignoriert. Aber ich werde bleiben. Và anh sẽ hát cho em nghe khi ngoài kia họ thét gào. Vom Fenster aus zugesehen, wie der Nebel durch die Straßen kriecht, wie das Wasser auf dem Herd langsam hochkocht, wie der Tee sich auflöst, wie Menschen rausgehen, den Plattenbau verlassen, abends wieder reingehen, wie eine Unruhe sich über die Stadt legt, kaum merklich, wenn man andauernd um die Ohren hat, wie die Ersten wieder vom Volk sprachen, von der Einheit, vom Ende, vom Anfang und vom Volk. Ich habe nur gehofft, dass wir noch 2, 3, 4, 5 Wochen unentdeckt hier, dass es nicht auffällt, dass ich noch 2, 3, 4, 5 Wochen in deinem Zimmer. Vielleicht hatten wir Glück, dass die in der letzten Zeit so mit sich selbst, dass wir nicht mehr auffielen, irgendwie. Hundestaffeln abends, das Gebell dringt bis ins Zimmer. Dass die mit sich selbst mehr als mit uns. Menschenketten, die durchbrochen werden. Massen, die sich eine Einheit wünschen. Vielleicht hatten wir Glück. Da ging es bürokratisch durcheinander, da waren wir das geringste Übel. Da kümmerten die sich einige Zeit nicht mehr um uns. Da waren wir das geringste Übel. Ich im Zimmer, verkrochen, Wasser gekocht, gewartet. An den Maschinen fehlten am Ende immer mehr. Kehrte das Volk zurück. Unruhig wurden die Stunden zwischen Wohnblock und Fabrik. Man wurde untersucht, befragt, verdächtig. Ich wurde mehrmals verhört, ausgefragt. Die Augen waren überall. In den letzten Wochen an den Maschinen wurde wieder vom Volk gesprochen. Erklärte man mir, dass man sich ein Volk wieder wünsche. Eine nationale Einheit wieder, dass ich das nicht so richtig verstehen würde. Klar dachte ich, Nord, Süd, West, Ost, die Welt ist doch als Geteilte nur noch denkbar. Man erklärte mir, dass man ein Volk sich wieder wünsche. Eine nationale Einheit, die endlich wiederkehren soll. Man erklärte mir, dass man sich endlich nach einer solchen sehne, einer Einheit, dass blühende Landschaften schon bereitstehen würden. Und nur darauf warteten, hereinzubrechen. Hier über den Kirchhof im Regen. Und ich habe gehofft, es passiert. Vielleicht können wir dann einfach bleiben. Und die blühenden Landschaften, die einmal versprochen wurden, würden schon kommen. Da waren sich alle sicher. Die würden alle nur so in den Himmel hoch hinaus, diese Landschaften, die da schon auf den Plakaten hingen. Aufblühen wird alles. Da waren sich alle sicher. Und nach dem Herbst würde ein Frühling bereitstehen. Da waren sich alle sicher. Ein gemeinsamer, ein nationaler Frühling. Und nicht einmal habe ich mich gefragt, wer damit gemeint ist mit dem nationalen Frühling. Wer durch diese blühenden Landschaften einmal spazieren darf. Und wir wurde geschrien. Und wir haben sie gerufen. Und als ein Wir haben sie gefordert. Und dieses Wir zog durch die Nächte, durch die Straßen, dem wir so gerne angehören würden. Und dieses Wir hat gar nicht mehr aufgehört zu sprechen. In den Nächten, auf den Plätzen, wollte dieses Wir endlich wieder zu sich kommen. Und wir wussten nicht, wen die jetzt eigentlich meinten mit ihrem Wir. Aber die wussten, wen sie meinte mit diesem Wir. Selbst die Hundestaffeln, die irgendwann nicht mehr wussten, wie sie gegen dieses Wir, das sie ja auch waren eigentlich. Und wir haben sie geschrien. Und als ein Wir haben sie gesprochen. Und als an wir sind sie vorbeigezogen, unter dem Fenster, auf der Straße. Und ich habe nur gehofft, dass wir nicht zu sehr auffallen. Dass wir jetzt zu dritt nicht zu sehr auffallen. Dass wir einfach irgendwie da mitmachen können bei diesem Wir da draußen, das da gerade in die blühenden Landschaften hineinspazierte, die ihm versprochen waren. Vietnam. Don Son Yet International Airport, 2010. Eine Tochter und eine ältere Frau besuchen Pulau Bidong. Die ältere Frau, vielleicht ihre Mutter, würde lieber schweigen. Günba auf und gone. Delay. Ich scrolle die Fotos durch, vor dem Abflug, Vater im Laden, zwischen den Vorhängen, Tischdecken, die kein Mensch mehr kauft. Scrolle weiter, Ankunft Saigon International Airport. Menschen am Flughafen, mir völlig Fremde. Die Straßen, die mich nichts angehen, das Hotel sowieso nicht. Die Adresse auf der Karte, ihre Adresse, ihre Tür, im Boot neben ihr. Ihr Gesicht studiert heimlich, um etwas Vertrautes darin zu erkennen. Sie kennt die Frau nicht, die ich suche. Nein, sie hat gesagt, sie weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Was heißt das? Was ist aus ihr geworden? Was ist aus ihr geworden? Ihr Gesicht studiert. Was ist aus ihr geworden? Etwas Vertrautes. Was ist aus ihr geworden? Was? Dann hat sie irgendwann gesprochen. Als sie in die Stadt kamen, hieß es, ihr könnt alle bleiben. Es hieß, wir sind nun endlich wieder vereint. Es hieß, unsere Spaltung sei vorüber. Zusammenkommt, was zusammengehört. Die Amerikaner waren schon Wochen vorher aus Saigon abgezogen. Zurück blieb eine verängstigte Stadt. Wir jubelten wieder einmal den Soldaten zu, die durch die Straßen zogen. Diesmal unsere eigenen, während die ersten Boote die Stadt schon verlassen hatten. Es hieß, wir hätten hier nichts zu befürchten. Eine Woche später begannen die Razzien. Die Untersuchungen, die Unterstellungen, das Flüstern. Was ist eine Wiedervereinigung ohne Ausschuss, Überschuss, ohne etwas, das man abschieben kann, um Identität zu schaffen? Das frisch Vereinte muss doch irgendwie sich absetzen vom Alten. Man muss doch irgendetwas loswerden, aufräumen, abschaffen. Passen Sie auf beim Rausgehen, der Sand ist weich. Man versinkt hier leicht. Sie sah ins Wasser. Ich fragte sie, wann sie das letzte Mal hier war. Ich war nie weg. Sie stand auf, vorsichtig, sah mich an, griff ins Wasser. Am Strand zerlegte eine Möwe einen Fisch. Ich war nie weg. Die ersten Boote kamen im Mai. Gebaut wurde das Lager hier für 4.000, 5.000. Vielleicht auf den ersten Booten, die hier ankamen, waren 20, 30 Menschen, die dachten, sie wären nur ein paar Wochen hier. Im August waren es 100, 3 Monate später 10.000. Die Möwe starrte zu uns, legte den Kopf schief, schlug mit den Flügeln, senkte ihren Schnabel wieder. Wieso stiegen die Zahlen, wenn der Krieg beendet war? Kurz nach dem Ende wurden Familien zerschlagen, um mehr Kontrolle zu besitzen. Dann kamen die Einladungen in die Umerziehungslager. Man hatte 3 Tage Zeit, sich in einem dieser Lager zu melden. Man hörte von Exekutionen, Zwangsarbeit, Indoktrination und das war noch das, worüber man sprechen konnte. Wenn jemand aus dem Lager wieder kam, schwieg er und wiederholte Parolen, den Blick debil nach vorne gerichtet, in die Zukunft, die versprochen wurde. Wenn jemand überhaupt wiederkam. Wir gingen den Strand entlang, durch einen Wald, dahinter Klippen, Rauschen, nichts sonst weit und breit. Am Boden kaum noch Spuren. Sie sagte, Sie können sich das gar nicht oder vorstellen, wie das hier, dieser Ort einmal, Ich habe Bilder gesehen. Bilder. Immer glauben alle, Bilder halten irgendetwas fest. Dabei überschreiben sie immer nur, was war. Aber durch die Bilder hat man von dem hier doch überhaupt erst etwas mitbekommen. Die Wahrheit liegt in der Erzählung, nicht im Bild. Dann erzählen Sie. Am Ende machen Sie sich auch wieder nur ein Bild. Dank der Bilder hat man wieder nur gesehen, was man sehen wollte. Das Foto, das Sie mir gezeigt haben, was sehen Sie darauf? Wieso haben Sie mir das gezeigt? Wieso nicht? Woher haben Sie es? Wenn Sie nichts darauf erkennen, was interessiert es Sie dann? Das ist ein schönes Bild. Das ist alles. Es erinnert mich an diese Insel. Sie lächelte. Es hieß, die Schiffe würden bald kommen und wir würden weggebracht. Also warteten wir tagelang. Wir wechselten uns ab. Um am Strand Ausschau nach Überlebenden. Manche kamen angeschwommen nachts und wir notierten die Namen derer, die mit an Bord gewesen waren. Dann schrien wir die Namen durchs Lager, bis jemand zusammenbrach, der einen der Namen erkannte. Wie lange waren Sie hier? Bis die Schiffe kamen. Dann wurden Sie weggebracht? Weggebracht? Ach bitte. Zuerst haben Journalisten über uns berichtet, wie Unterentwickelte im Lager. Sie haben doch selbst erzählt, wie die Zustände hier waren. Und diese Zustände hat man ausgebeutet. Man hat einige hundert von uns ausgewählt, mit vielen Bildern unser Elend belegt, mit vielen Bildern unsere Hilflosigkeit zementiert. Uns weggebracht und dann unser neues Glück bezeugt in der neuen Welt, während hier weiter Boote kenterten, leichte Entzündungen zu Todesfällen führten, kein Wasser mehr vorhanden war. Wir wurden weggebracht. Und mit uns wurde die Verantwortung weggebracht. Weg von dieser Insel. Wir durften gehen, damit der Rest hier oder anderswo in Frieden sterben kann. Wir interessieren nur noch in der Unterzahl. Die erträgt der Humanismus gerade noch so. Die Repräsentativen, die man retten kann. Wir auf all diesen Bildern standen nie für die Geretteten. Wir standen und stehen weiterhin für die Zurückgebliebenen. Wir durften gehen für den Bilderkrieg, für den wir nur Statisten und Kulisse waren. Nie wieder, haben Sie gesagt. Nie wieder sollen Menschen auf der Flucht ertrinken, stand unter den Bildern. Und dass der Westen sich jetzt einsetzt für die auf der Flucht Ertrinkenden. Der Westen stand all diesen Bildern ins Gesicht geschrieben. Und nie wieder, hatten Sie gesagt. Und im Lager starb einer an Blutvergiftung und seine Familie starrte apathisch auf die Fliegen auf seinen Augenlidern. Und nie wieder. Und einen Bruchteil dieser Menschen unter großem Bildersturm weggebracht. Und dann waren die Bilder Geschichte. Dann hatte man die Bilder von der Rettung. Es wurde versucht, allen zu helfen. Worte. Aber es hieß, man kann nicht allen helfen. Natürlich nicht. Kommen Sie. Da liegen Sie noch Jahre später, die, denen man blöderweise nicht mehr helfen konnte. Sie hatte mich durch den Wald geführt auf einen Hügel, darauf eine Hütte. Unten am Strand stritten mehrere Möwen über einen toten Fisch. Hier standen die Hütten. Sehen Sie? Nein. Natürlich nicht. Nein. Nichts davon. Was also soll ich erzählen? Warum wieder damit anfangen? Es genügt, wenn ich die Bilder nicht vergessen kann. Ich habe sie vom Boot aus leuchten gesehen, die Hütten. Während ich um mich geschlagen, während ich gesucht, geschrien, um mich geschlagen. Hier standen die Hütten. Hier habe ich gewartet. Tage, Wochen, Monate lang, während die Boote kamen. Heillos überfüllt waren diese Boote. Und ich habe apathisch ins Meer gestarrt. Wo ich meine Tochter das letzte Mal gesehen habe. Diese Bilder wird man nicht mehr los. Was wissen Sie wirklich dank der Bilder, die doch längst in die Geschichte eingegangen sind und munter benutzt werden von denen, die sich diese Geschichte zu eigen machen, das Grauen, die überfüllten Boote, die hier gekentert sind, die Journalisten, die von Geisterbooten berichten, die vor der Insel umhertreiben. Haben Sie diese Boote ankommen sehen, die Körper darin auf dem Bauch im knietiefen Wasser liegend? Tun diese Bilder irgendetwas? Haben die wirklich jemals irgendetwas bewirkt? Und dann fragte ich trotzdem, welche Tochter? Am Drehkreuz. Tất cả những người này, họ đến từ đâu? In der DDR hatte ich kaum Begegnung mit dem Rassismus, weil die Propagandamaschine sehr gut funktionierte. Aber nach der Wende zeigten die Teufel ihre wahren Gesichter. Die meisten von uns gingen zurück. Nur wohin gehörten wir? Wer war für uns verantwortlich? Wir hingen jahrelang in der Luft, dazu gezwungen, auf die Straße zu gehen, um unsere Existenz zu sichern. Und wir waren dort und haben gewartet. Wir waren dort und haben gewartet. Worauf? Worauf? Was heißt das? Was heißt das aus der Zeit fallen? Aus der Zeit fallen. Aus der Zeit fallen. Heißt das zurückwollen? Was? Zurückwollen. Was heißt das aus der Zeit heraus? Aus der Zeit herausfallen. Fallen. Wohin fällt man da? Ostdeutschland nach der Wende. Willkommen in der Gegenwart. Chúng tôi đã hết thời. Aber dieses Wir. Aber dieses Wir. Aber dieses Wir. Aber dieses Wir. Aber dieses Wir. Aber dieses Wir. Aber dieses Wir. Aber dieses Wir hatte für uns überhaupt keinen Platz. Die Ersten wurden abgeschoben, ausgeflogen, weggebracht. Wir würden Sie bitten, dieses Land, das nicht mehr existiert, nun zu verlassen. Jetzt existiert hier etwas anderes, in dem Sie einfach nicht, nein, einfach nicht vorkommen. In dem drin kommen Sie nicht vor. Wo vorher noch von Bruder Stadt waren jetzt nur noch Fidschi. Eines Abends auf dem Weg nach Hause, die Tür unten offen, unser Zimmer ausgeräumt. Wir hatten nicht einmal eine Genehmigung. Wir waren vogelfrei. Die ersten Jahre nichts, nichts, also flogen unsere Betten, also flogen unsere Sachen und ich stand unten und schaute zu, wie die Wohnung flog. Und wir dachten, Leben auf Risiko. Und ich dachte zumindest meine Tochter, damit die nicht wie ich damals. Also tauchten wir unter, zuerst Richtung Provinz, Halle zum Beispiel. Da hatten wir Bekannte. Leben auf Risiko. Leben auf Risiko. Celle, Chemnitz, überall gab es Enklaven. Und auf den Straßen wurde man schief angestarrt. Auf den Straßen gehörte man plötzlich nicht mehr dazu. Und die ersten 3 Jahre hast du nicht existiert. Geld hatten sie geboten, aber zurück wollte keiner. Vom Bruderstaat nichts mehr zu hören. Stattdessen Marktwirtschaft. Stattdessen blühende Landschaften. Stattdessen die neue Zeit, in der dieses Wir endlich wieder klare Grenzen kannte. Es feierte die neue Zeit. Es feierte das neue Wir. Sich selbst. Und wir feierten deinen ersten Geburtstag. Heimlich, weil du gar nicht da sein durftest. Heimlich, weil du gar keine Geschichte hattest. Heimlich, weil du noch nicht einmal einen Namen hattest. Und du feierst deinen zweiten Geburtstag. Langsam klärt der Himmel, langsam darf man eine eigene Wohnung haben, weil die eh keiner mehr haben will. Plötzlich waren wir wieder gefragt. Kaufkraft kennt keine Nationalität. Und du feierst deinen dritten Geburtstag. Eigentlich dein erster. Wir leben auf Risiko. Wir leben prekär, weil wir hier gar nicht vorkommen in dieser posttraumatischen Erzählung. Diese Liebesgeschichte einer Nation, die jetzt endlich wieder bei sich ankommen möchte. Wir verkaufen Zigaretten und fälschen deinen Geburtstag. Löschen dir 3 Jahre, löschen deine Namen, löschen deine Geschichte, löschen deine Vergangenheit, löschen diese Zeit, damit du eine Zukunft hast. Auf der ehemaligen Flüchtlingsinsel Pulau Bidong 2010. Da kommen 9 Uhr. Ich habe das Boot bestiegen, eher gegen Ende, mehrmals zurückgeblickt, immer wieder. Und gesehen, wie noch mehr rauf. Gestritten wurde am Hafen und dass noch andere Boote, die auch schon überfüllt und dass noch andere Boote, die auch schon überfüllt und dass noch andere Boote, die auch schon überfüllt und du bist im Wasser gesprungen, das sich sammelte am Boden im Boot und immer mehr sind rauf als der Motor schon. Bist im Wasser herum, knietief auf dem Boot, während die Stadt im Hintergrund kleiner, die niemandem mehr gehörte. Sieh her, Hainindei, habe ich gesagt, und das Wasser stieg höher. Sieh her, Saigon, befreite Stadt, jetzt Zwangslager. Flaggen wurden ausgetauscht, Menschen ausgewechselt. Das andere Boote, die auch schon überfüllt, und du bist im Wasser herum an Bord, während die Stadt verschwand, während das Boot sich irgendwann neigte. Sieh her, habe ich gesagt, hierher, Hainindei. Während alle die Seiten wechselten, während der Kapitän hektischer wurde, während die Stadt verschwand und knietief das Wasser, das ich sammelte, an Bord. Sieh her, habe ich gesagt. Sieh hierher, als die ersten Koffer über Bord, als die ersten Schreie verstummten. Sieh her, als die ersten über Bord und das Schiff sich neigte in Zeitlupe. Und du hast hierher gesehen. Und ich habe nicht auf die Schreie gehört, als das Wasser hereinbrach. Ich habe nicht auf die Sirenen gehört, als das Wasser hereinbrach. Ich habe deinen Blick gesucht, als das Wasser hereinbrach, um ihn festzuhalten. Und du hast mir gesehen. Und schon damals trieben die Toten im Meer. Schon damals versammelten sich die Toten im Wasser. Und schon damals klangen die Hilfeschreie bitter. Schon damals verstummten sie rasch den Mund voll Wasser, die Arme der Strömung entgegen, die Haare im Gleichtakt nach unten. Wer im Leben nichts zählte, der taucht auch im Tod nicht mehr auf. Wer im Leben nichts zählte, der taucht auch im Tod nicht mehr auf. Wer im Leben nichts zählte, der taucht auch im Tod nicht auf. Und wer zählt schon? Wer zählt schon? Wer zählt schon? Wer zählt schon irgendwas? Schon damals wurden die Toten aufgezählt, ohne zu zählen. Stumpfe Zahlen neben Bildern. Und schon damals stumpften die Zahlen die Welt ab, zeigte die Welt sich betroffen mit gebundenen Händen vor dem Rhythmus der Strömung. Schon damals zählten die Zahlen nichts. Wer zählt schon die Meter vom Bug bis zum Boden? Erzählt schon die Anzahl der Finger im Nass. Und du hast zu mir gesehen, als das Boot sich zur Seite und du über Bord. Und ich hörte nicht die Schreie, ich sprang hinterher, ich hörte nicht die Sirenen. Ich tauchte hinter dir nach. Ich griff nach deiner Hand, aber da waren so viele Hände. Und hielt den Atem an, tiefer, wenn's sein muss, bis an den Grund, wenn's sein muss. Bis an den Grund. Und griff nach all diesen Händen. Eine musste ja dir gehören. Und sieh her, all diese Hände. Eine musste ja dir gehören. Eine musste ja deine sein. Eine gehörte doch dir. Und sieh her, sieh hierher, all diese Hände. Großteils schon kalt. Du warst verschwunden. Sieh her, habe ich geschrien. Sieh her. Und ich zählte die Meter vom Bug bis zum Boden. Und zählte die Meter vom Bug bis zum Boden. Finger für Finger, Hand für Hand. Und wer zählt diese Hände? Wer zählt die? Ich hielt den Atem an, zählte weiter die Meter vom Bug bis zum Boden, aber dann kippte das Boot, dann stürzten wir ins Meer, dann warst du verschwunden zwischen all diesen Händen. Wer zählt diese Hände? Wer zählt die? Wie viele von dir bis zu mir? Und deine Hand zu meiner. Großteils schon kalt. Zwischen all diesen Händen, wer zählt die schon? Wer zählt diese Hände? Hainiindei, sieh hierher, sieh her, sieh her. Pulau Bidong, die kleine, unbewohnte Insel vor der Küste Malaysias. Flüchtlingsort vietnamesischer Boat People. Sie erzählt zu Ende, was die ältere Frau nicht wissen kann. Jemand reichte mir eine Hand, nahm mich, zog mich wieder hinaus, den Mund voll Wasser. Jemand zog mich heraus, den Mund voll Wasser. Jemand zog mich heraus, ich hörte nur Schreie, ich hörte nur Sirenen. Meine Tasche war alles, was blieb. Dieses Foto darin zwischen der Kleidung. Und man brachte mich zurück in den Hafen zuerst. Und der Boden blieb nass, weil die Haare nicht aufhörten zu tropfen. Und der Boden blieb nass, als man nach meinem Namen fragte. Und ich zählte die Tropfen. Und ich sagte, wie man mich nannte. Wie meine Mutter mich nannte. Wie du mich gerufen hast. Wo ist meine Mutter? Die Haare nass, der Boden tropfte. Die Schuhe im Wasser, ungläubig. Ein Wort nach dem anderen, zitternd. Wo ist meine Mutter? Man antwortete nicht. Man überließ mich den Möglichkeiten. Ich versuchte, sie durchzugehen, all die Jahre, all die Möglichkeiten, bis ich es akzeptierte. Das Boot kippte, das Wasser kam, die Hand rutschte weg. Ich tauchte unter, zählte die Sekunden unter Wasser, öffnete die Augen. Verschwommen an mir vorüber die Koffer und Hände und Schuhe und ein Boot verkehrt herum. Ich erzählte, wie unser Haus aussah, wo wir gelebt hatten, wie der Himmel am Abend aussah, aber niemand wusste, wohin mit mir. Ich tauchte wieder auf, nur Schreie, 1, 2, 3, zählte die Sekunden über Wasser. Tauchte wieder ab. Das Boot, das langsam verschwand, tauchte wieder auf. 1, 2, 3. Schreie, Kleidung, schotternde Motoren. Warm ist der Pazifik bei Nacht. Man treibt schmerzfrei ab, bis einen keiner mehr hört. 1, 2, 3 Sekunden unter Wasser. 1, 2, 3. Dann kamen andere Boote, Sirenen, Hupen, Schreie. 1, 2, 3. Und ich packte eine Hand. Man brachte mich in eine neue Familie. Man gab mir einen neuen Namen. Man gab mir eine neue Geschichte. Ich akzeptierte sie. Alles, was blieb, verschwommene Bilder. Die Tasche, dieses Foto zwischen der Kleidung. Ich erfüllte den Namen, erfüllte, was man mir vorschlug, was man mir befahl. Was man mir befahl. Erfüllte alles, um endlich wegzukommen. Pulau Bidong. Eine Tochter notiert, eine Mutter erzählt. Hier standen die Hütten. Hier habe ich gewartet. Tage, Wochen, Monate lang, während die Boote kamen. Heillos überfüllt die Boote. Am Strand sammelten wir die angespülte Kleidung. Apathisch der Blick ins Meer notierten wir die Namen derer, die nicht angespült wurden. Apathisch hämmerten die Wellen. Apathisch beobachtete ich den Verlauf der Strömung. Apathisch gewartet, dass du wieder auftauchst. Bis die Schiffe kamen, dann wurden wir weggebracht. Man begrüßte uns kaum, dass wir ankamen. Wir, die Gestrandeten, die Geretteten, die im Bildersturm begrüßten, kamen an und dies löschte unsere Geschichte. Löschte uns aus. Die Kameras, die Bilder für die Welt löschten uns aus. Ich sah immer noch die Insel, zählte die Wellen. Während man uns begrüßte, griff ich noch immer ins Nass. Irgendwo, dort treibt doch meine Tochter. Warum sind Sie so sicher, dass Sie... Ich meine, vielleicht... Ich habe sie verschwinden gesehen. Ich habe gesehen, wie sie verschwand. Aber da waren unzählige Boote. Ich habe gesehen, wie sie das Meer... Vielleicht ist sie auf einem anderen. Ich bin nicht diese Frau, die Sie suchen. Welche Frau? Welche Frau? Woher haben Sie dieses Foto? Woher haben Sie dieses Foto? Wieso? Wieso? Was sehen Sie darauf? Was sehen Sie darauf? Nichts. Es ist vergilbt. Ausgebleicht. Man erkennt kaum etwas. Warum haben Sie es mir dann gezeigt? Was haben Sie darauf erkannt? Wo haben Sie es gefunden? In einem Archiv? In Saigon? Nein, wieso? Nein, wieso? Sondern? Irgendein Archiv. Wo war dieses Archiv? Was lag noch darin? Unterlagen und noch mehr Fotos. Welche Unterlagen? Welche Unterlagen? Dokumente, Erinnerungen, Sachen, die in einem Archiv liegen. Und wem gehört dieses Archiv? Warum wollen Sie das wissen? Sie fahren hierher, klopfen an meine Tür, zeigen mir dieses Bild. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum sagen Sie es mir nicht? Es gehörte meiner Mutter. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ach, bitte. Wieso erzählen Sie mir das? Ihre Adresse war auf einem Umschlag, in dem das Foto steckte. Vielleicht nur ein Missverständnis. Vielleicht nur ein Missverständnis. Vielleicht. Vietnam 2010, Dân Thân Nhất Airport. Zwischen den Orten, zwischen den Zeiten. Tôi lần gác ngón tay của mình trên toàn thế giới. Thì thầm đau, con nỗi thương đau. Delay. Delay. Nichts gesagt. Was soll man auch sagen? Wo würde man anfangen? Wozu? Delay. Und immer noch warten Sie hier. Paar Stunden noch, heißt es. Paar Stunden, bis die Zeit wieder weiterläuft. Bis Sie sich hier erheben, eine nach der anderen. Die andauernd hier im Leerlauf Reisenden, die andauernd hier Vorüberziehenden, Wartenden. Wohin zieht ihr denn alle? Wohin zieht es euch denn? Delay. Delay. Nichts gesagt. Was hätte man schon sagen sollen? Delay. Irgendein Archiv. Irgendein Karton. Irgendeine Aufschrift. Unterlagen. Irgendeine Spur. Eine Geschichte. Deine Tochter. Lebte neben dir auf der anderen Seite hinter der Mauer. Und keine Vereinigung, weil nur Risse. Keine Vereinigung, weil nur neue Geschichten. Keine Vereinigung, weil andauernd Fehl am Platz. Wo fängt man an? Was soll man sagen? Was würde ich ihr sagen? Gar nichts. Gar nichts. Wo fängt man an? Nirgends. Immer wieder von Neuem fängt man an zu erzählen, zu erklären, zu erinnern. Immer von Neuem und kommt eh zu nichts. Welcher Riss lässt sich schon nahtlos? Ich hätte ihr gesagt, dass ich immer an den Hafen bin und zu unserem Haus, das längst von jemand anderem. Welcher Riss? Dass die neue Familie ganz okay sei, dass ich plane, in den Bruderstaat zu gehen. Wieso hast du ihr das nicht gesagt? Ich würde ihr sagen, dass ich vergessen habe, wie sie aussieht, dass ich vergessen habe, wie ihre Stimme klang. Dass ich vergessen habe, worüber wir zuletzt gesprochen haben. Dass es irgendwann nicht mehr wehtat, das Vergessen. Geschichten, die man sich dann erzählt, wenn man wieder zu sich findet. Wo war man gewesen? Geschichten, die man sich dann erzählt, wenn man wissen möchte, wer man ist. Geschichten, die sich ganze Staaten erzählen müssen. Wenn sie wieder zu sich finden. Geschichten, die einfach nicht verheilen wollen. So oft man sie sich auch erzählen mag. Die Risse hier überall. Wer sie findet, kann sie behalten. Immer lande ich beim Nachdenken nur bei den Rissen. Lande und sitze fest wieder. Wieso hast du ihr das nicht gesagt, dass ich vergessen habe? Wieso sie mit mir weg wollte auf dieses Boot? Wie sah sie aus? Wieso hast du ihr das nicht gesagt? Dass ich einen Aufenthalt bekommen hatte. Dass ich mich fremd gefühlt hatte dort. Dass ich gerne dies und das erzählt hätte. Immer nur Risse, über die man stolpert beim Erzählen. Fast als würde man nur erzählen, um von den Rissen abzulenken. Ich würde ihr sagen, dass ich vergessen habe, was ich unter Wasser gesehen habe. Dass mir gesagt wurde, sie sei tot. Sie sei tot. Dass ich sie habe hinabsinken sehen im Wasser. Mehrfach. Wieso hast du ihr nicht gesagt, dass ich nie abgesunken bin? Dass ich zurück ans Ufer bin, dann in den Bruderstaat und dich in die neue Welt getragen? Wieso hast du ihr das nicht gesagt? Was? Dass sie nebeneinander wohnten, bis die Mauern fielen. Dass sie sich beide fremd fühlten, bis heute. Wieso hast du ihr nicht gesagt, dass dein Vater jetzt Vorhänge, dass er jetzt Tischtücher, dass er jetzt still geworden ist, seit er alleine lebt? Dass er die Fotos nicht erträgt? Dass er angestrengt lächelt, wenn man ihn nach der Vergangenheit fragt? Dass er ein guter Übersetzer war? Dass er jetzt Tischtücher, dass er jetzt Vorhänge, dass er jetzt still geworden ist, seit er jetzt alleine? Dass er im Krankenhaus höflich blieb, als sie aufhörte zu atmen. Dass er sie jeden Tag besuchte, bis ihr Zimmer geräumt war. Dass er verstummt war eine Woche in seinem Laden am Stadtrand, wo er jetzt Tischtücher. Was immer das auch heißt, sich etwas aufgebaut. Leben auf Risiko. Nachdem man ihn jahrelang ignoriert. Gestört hat er wieder bei der Vereinigung, beim Wir-Schreien, beim Wir-Rufen, beim Wir-Sein endlich wieder da. Hat er doch nur gestört. Ich würde ihr sagen, dass ich dich getragen habe, während die Mauern hoch und nieder gingen, während wir Zigaretten verkauften. Ich würde ihr sagen, dass es in den Zimmern abends heiß war. Dass außerdem die Deutschen nicht erst Fidschis sagten, als die Mauern unten waren. Dass sie es dann allerdings lauter sagten. Dass sie es dann plötzlich freier taten. Dass sie es dann plötzlich voller Inbrunst taten. Dass sie dann endlich wir sagen durften. Wir laut und nie. Ich würde ihr sagen, dass ich dich getragen habe. Dass ich die Meter gezählt habe, die wir zusammen gelaufen. Meter für Meter, bis man mir sagte, ich hätte nur noch ein paar Monate. Bilder. Wen interessieren die schon? Ich hätte ihr gerne erzählt, dass ich in Westdeutschland gelandet bin. Der hässlichste Flughafen der Welt. Dass der Himmel hier hässlich, dass die Bäume hier beige, dass ich nie hier bleiben wollte. dass ich aber auch nicht zurück wollte. Ich hätte ihr gesagt, dass ich manchmal... Nein, hätte ich nicht. Vielleicht hätte ich ihr auch gar nichts gesagt. Vielleicht hätte ich nicht gewusst, wo anfangen. Ich hätte ihr gesagt, dass ich sie getragen durch die Stadt Meter für Meter, auf das Boot Meter für Meter und sie her, hätte ich nochmal gesagt, sie hierher, Hainyinde, und den Blick festgehalten vom Bug bis zum Boden Meter für Meter zwischen all diesen Händen, den Blick festgehalten, sie hierher. Was heißt das schon, Vereinigung? Nicht wer heißt das, sondern gegen wen? Wieso hast du sie nur angestarrt später? Am Boot, auf der Rückfahrt, auf der Straße, und sie hat dich angestarrt. Wieso hast du nichts gesagt? Das Bild habt ihr beide angestarrt. Und beide habt ihr gewusst, was ihr da anstarrt. Beide habt ihr gewusst, als wer ihr da voreinander steht. Beide wussten nicht, was zu sagen. Was auch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas erzählen. Ich hoffe, Sie verstehen jetzt unsere Geschichte ein wenig besser. Ich hoffe, Sie verstehen jetzt, was hier geschehen ist. Aber wir verstehen nichts. Wir verstehen nie etwas. Wir erzählen uns diese Geschichten, zeigen uns die Bilder und sehen nur den Riss in den Erzählungen, die Leerstellen. Delay. Vielleicht war das auch besser so. Was soll man schon auch sagen? Ja, danke. Verstehst du irgendetwas besser? Jetzt verstehe ich noch weniger. Jetzt, wo du dort warst? Was Einheit bedeutet, was wir bedeutet, was wir geworden sind, wie wir geworden sind. Die Beine noch strampeln im Nass, der Westen an den Ufern, schon steigen die Wellen, schon zerren die Risse, schon brechen die Mauern. Wir wird wieder geschrien. Egal, was wir erzählen, wir wird wieder geschrien. Egal, was wir gehört haben. Wir wird wieder geschrien, als hätte es nie einen Riss. Nur vielleicht ist dieses Wir ja nur der Riss, von dem wir hier erzählen. Wieso hast du ihr nicht gesagt, dass sie nebeneinander oder dass sie eigentlich nur in ein Flugzeug, ob sie einfach mitkommen möchte? Wieso hast du nicht? Ob sie jetzt nicht einfach mitkommen oder dass der Flug nur ein paar Stunden, dass ihr zumindest zusammen, dass nicht alle in den Wellen untergingen. Ich auf jeden Fall nicht. Vielleicht schon, vielleicht ging ich dort unter wie alle. Bin nur für die Bilder noch einmal aufgetaucht. War für immer da unten. Oder vielleicht gar nichts. Vielleicht ist das am besten gar nichts. Vielleicht ist es am Ende das Einzige, das sich sagen lässt. Gar nichts vielleicht. Oder ja, vielleicht einfach gar nichts. Oder ja, vielleicht einfach gar nichts. Delay. Da sitzen sie und warten. Draußen der Aschesturm. Es heißt, weltweit sind alle Flieger unten. Es heißt, weltweit sitzen sie da und starren. Delay. Display neben Display, auf den die Welt vorüberschießt. Es heißt, in ein paar Stunden geht es wieder, wird erzählt. Wir glauben dran. Wir glauben, dass es wieder weitergeht. Was auch sonst. Vielleicht fliegen sie in ein paar Stunden wieder. Vielleicht kommt man dann hier weg. Kommt sie? Kommt die nächste Durchsage? Kommt sie? Geht es bald weiter? Atlas, Hörspiel von Thomas Köck. Es spielten Twi Nonnemann, Mai Sin Giu, Danting Wang, Claudia Jahn, Stefan Grossmann. Komposition Janko Hanuszewski. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König. Regieassistenz Anne Osterloh. Einrichtung und Regie Heike Tauch. Mit Dank an Jiang Achto Bi, Jin Mai Hui Tong, Wu Ulam, Huyen Thi Li. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020. Dramaturgie und Redaktion Steffen Moratz. Gamta. Gamta. Gamta. Gamta.